99. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Ich bin gerührt. Ich bin mal wieder hier in diesem wunderbaren 1Live-Studio und darf heute nochmal mit euch gemeinsam den Heiligen Abend hier feiern. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und ich habe es gerade gesagt, ich bin berührt. Und machen wir das Beste draus heute Abend. Gemeinsam. 1Live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Mit Make You Feel My Love. Am Heiligen Abend hier auf 1 Live, in 1 Live mit dem einsamsten DJ der Welt. Und ich muss euch sagen, ich war in all den Jahren hier nie alleine, weil ich immer so viele schöne Nachrichten von euch bekommen habe und auch jetzt trudelt hier schon eine Menge ein. Ihr könnt mich über verschiedene Wege erreichen, natürlich über die 1Live-App. Schreibt mir eine Mail, wenn ihr möchtet, an 1live@wdr.de. Wie auch immer, ich freue mich über eure Nachrichten. Ich werde heute versuchen, den Rekord zu brechen in 546 Jahren mit dem einsamsten DJ der Welt. Also so viele Mails und Nachrichten und Posts wie immer nur möglich hier vorzulesen. Und da trudelt auch schon eine Menge rein, auch in den letzten Tagen schon. Aber ich fange an hier mit Sebastian Schröter, der geschrieben hat, wie die vergangenen Jahre wirst du mich auch in diesem Jahr im Notdienst begleiten. Ich bin schon am ersten Einsatz, um Server wieder zum Laufen zu bekommen. Also Sebastian ist im Netz ist digital unterwegs. Und obwohl er in Wilhelmshaven wohnt, schreibt er, ist er ein sehr treuer Hörer. Hey, Sebastian, dir alles Liebe und Gute und wo immer du heute Abend im Einsatz bist, bring auch ein bisschen den Weihnachtsgeist mit rüber, schenk den Leuten Liebe, nicht nur gut funktionierende Netzwerke. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier wieder zusammen den Heiligen Abend zelebrieren. Ich werde jetzt, wie ihr hört, im Hintergrund, es ist immer noch sehr getragen und gefühlvoll, aber ich finde, um die Uhrzeit jetzt können wir auch können wir es auch nicht knallen lassen, aber hört einfach selbst. Das hier sind Orbital mit Halcyon. We'll be right back. live. Weihnachten. Eine Zigarette. Und Musik brauche ich auch wieder. Mach ein bisschen Musik, Robert. Ja. Und jetzt zur Entspannung ein wenig Musik. Vom Plattenladen warten, dabei ein Radio, falls es nochmal wiederkommt. Spontan ist jetzt Interesse an all den anderen Liedern prompt, die alle gleich aussehen und zu viel Schminke nehmen. Aus 50 Wörtern wählen, um das Gleiche zu erzählen. Mit Schönheitsoperationen an digitalen Konsolen, stylmäßig immer wieder gut beraten von Polen. Für dich gibt's nur noch eins und sonst keins. Und hält jemand nicht eins für Nummer eins? Siehst du rot wie Heinz und sperrst die Nein. Quälst ihn mit Simple Minds bis er Wahrheit. Gefährliche Liebschaften, doch du hast keine Schuld, dafür muss das Lied haften. Deine Ohren fühlen sich wie neugeboren, jeden Tag. Und du fragst, wie kann man noch Tracks heiraten in Dänemark? Unser Beat hat Boom gemacht. Unser Beat hat Boom gemacht. Und es hat Zoom gemacht. Ihr wollt ein liebes Lied, ihr kriegt ein liebes Lied. Liebes Lied. Ein Lied, das ihr liebt. Tedo, ist alles Ghetto, das heißt Glück Brutto und Frust Netto und im Gesicht ein Tränen Tedo. Ey, dann wird Zeit für Musik, weil dann tanzt du und fliegst durch die Plattenboutique und ist deine Freundin weg, das heißt deine Ex, der Griff zum lieben Lied, der Beginner dann Reflex. Nicht mehr Seiten, sondern Sprünge auf der Platte. Komm vor, bleib entspannt, kauf ne neue, ist doch Latte. Und sieht dein Leben manchmal doof aus, machst wie ich, hol man Philosoph raus. Schreib einen Text, komm dann groß raus. Du bist in mich verschossen, mein Pfeil hat dich getroffen. Nun bist du im Beginnerrausch, früher warst du besoffen. Von zu viel Produzenten, denn egal wie sie schrauben. Nur dünne Tracks und Rap mit Pipi in den Augen. Deswegen drück ich selten auf die Tränendrüse, während ich in den Charts stehen übe. Ihr wollt dein liebes Lied, hoffe, ihr habt dieses Lied auch geliebt. Heute am Heiligen Abend hier mit dem einsamsten DJ der Welt, der natürlich überhaupt nicht einsam ist, weil er so viele Nachrichten von euch bekommt. Ich hoffe, es geht euch gut, wo immer ihr gerade seid. Vielleicht seid ihr unterwegs, so wie David, der gerade geschrieben hat. Er möchte auch ein frohes Weihnachtsfest an alle wünschen. Und er sagt, er sitzt gerade in einem LKW und hat es sich gemütlich gemacht. Das Kuriose dabei ist, sein LKW ist gerade mal 400 Meter vor seiner Haustür entfernt. Tja, dann kommt noch eine längere Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die komplett unterbringen kann, aber ich wünsche dir, David, dass du das Beste aus diesem Weihnachtsfest machst und dass du vielleicht doch da wieder aus dem LKW rauskommst und dann vielleicht doch mit deinen Lieben noch ein bisschen gemeinsam feiern kannst. Ich würde es dir auf jeden Fall wünschen und ich schicke dir und vielen, vielen anderen jetzt hier noch ein Liebe schenkendes Lied von Ed Sheeran. Eins live. Weihnachten schenkt euch Liebe. I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me don't you cry when you're down. But Mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. To see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, he said hallelujah, you're home. I'm doing cold, easily be understood. cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a means. You utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Of Convenience haben wir gerade gehört hier am Heiligen Abend in 1 Live mit dem einsamsten DJ der Welt. Und David hat mittlerweile auch ein Foto geschickt von seiner Kanzel, wo er sich gemütlich gemacht hat im LKW. Und es sieht tatsächlich weihnachtlich aus, ohne Frage, David. Aber ich würde dir schon wünschen, ich glaube, ich darf sagen, ihr habt euch ein bisschen in die Wolle bekommen, aber vielleicht hört deine Frau auch gerade zu und Mensch, soll sie vorbeigehen bei dir am LKW, vielleicht mit einer Wunderkerze und sagen, komm David, komm rein, komm nach Hause. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Es gibt noch einige schöne Nachrichten, die ich jetzt dann später im Laufe des Abends hier noch auspacken werde, aber ich glaube, jetzt sollten wir uns vor allen Dingen auch mal Zeit nehmen für ein richtiges Weihnachtslied, oder? Seid ihr einverstanden? Home for Christmas. just the same. Um kurz nach 6:30 ist nichts los auf den Straßen. 1 Live. Der einsamste DJ der Welt. Eins Live. Weihnachten schenkt euch Liebe. It's been 7 hours and 15 days. Since you took your love away, I go out every night and I sleep all day. Since you took your love away, since you've been gone, I can do. See you. Der heilige Abend hier in 1 Live mit dem angeblich einsamsten DJ der Welt, der sich aber freut, dass ihr heute Abend alle dabei seid. Wir sind noch früh am Abend. Ich habe immer gesagt, für mich ist der heilige Abend, ja, auf jeden Fall bis um Mitternacht. Und dann fängt Weihnachten richtig an. Also wir haben noch ein bisschen Zeit miteinander bis um Mitternacht. Und hier möchte ich euch ein wunderschönes Stück spielen von Radiohead. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man in a town full of Fake Plastic Trees. Wie haltet ihr das in diesem Jahr mit den Weihnachtsbäumen? Habt ihr überhaupt einen oder vielleicht eben auch so einen Plastikbaum wie den, um den es hier gerade ging? Meine Schwester tatsächlich, ihr setzt seit Jahren auf einen Kunststoffbaum. Das hat natürlich den Vorteil, über die Jahre ist er sozusagen ein echter Mitbewohner geworden. Man kennt ihn, er ist verlässlich. Bei mir ist es so, ich habe jedes Jahr einen anderen natürlich, weil er kommt dann leider irgendwann wieder zurück auf die Straße. Aber ich kaufe sozusagen immer Bäume, die nicht so richtig der Norm entsprechen. Also Bäume, die etwas günstiger sind, nicht weil ich jetzt fürchterlich sparsam bin, sondern weil es mir auch leid tut, wenn diese Bäume einfach ja abgeschlagen würden und dann würde nichts damit passieren. Es gibt da so ein Gartencenter, die haben eine Ecke neben den vielen tollen, wunderbar gewachsenen Bäumen, wo man dann so ein bisschen rumstöbern kann. Und ich finde jedes Jahr immer einen fantastischen Baum, der ja erfreulicherweise dann auch noch ein bisschen günstiger ist, aber der ja eben auch seine besonderen Ecken und Kanten hat und sein Profil. Ich freue mich über eure Post heute am finalen Abend mit dem einsamsten DJ der Welt hier in 1 Live. Nach vielen, vielen Jahren, ich traue mich manchmal gar nicht zu sagen, wie viele Jahre das jetzt schon sind, werde ich heute hier eben tatsächlich meinen Abschied nehmen. Das bedeutet eben auch der Abschied hier vom 1 Live Team, wo ich so viele Jahre auch voller Stolz und Freude das Trikot getragen habe, genauso wie auch Sabine Heinrich, die mir gerade plötzlich ins Studio geschrieben hat, die auch heute Abend zuhört. Vielen lieben Dank, Sabine, dir und deinen Lieben ein schönes Weihnachtsfest und natürlich auch allen anderen, die zuhören und die schreiben. Christian aus Bielefeld schreibt gerade, ich bin froh, dass es euch gibt und ich wünsche dir und allen da draußen frohe Weihnachten. Geht alles zurück an dich auch, Christian. Alles Liebe und Gute von hier aus dem Studio und ich bin mir sicher auch von vielen anderen Menschen, die jetzt gerade zugehört haben. Und im Grunde genommen so ein Weihnachtsklassiker hier bei mir in der Show. Nicht die Single-Version, die Album-Version von Walk On von U2 für euch. imagination. Little Britain haben wir gerade hier gehört von Dreadzone und viel, viel gute Post wie in jedem Jahr. Vielen lieben Dank dafür. Marcel hat gerade geschrieben, Heiligabend und eins live. Das ist wie Kartoffelsalat an Heiligabend. Einsamster DJ der Welt. Hashtag einsamster DJ der Welt. Vielen lieben Dank, Marcel. Das ist mir eine Freude und Ehre, dass ich schon ein Teil von deinem Weihnachtsfest geworden bin. Heute Abend, wie gesagt, zum letzten Mal die Show mit dem einsamsten DJ der Welt. Aber wir machen die schönste und beste Show daraus. Da bin ich mir sicher. Und ich mache so ein bisschen hier britisch weiter. Englische Weihnachten. Burial mit Archangel. Thank you. Archangel von Burial hier in 1 Live am heiligen Abend mit dem einsamsten DJ der Welt. Ich freue mich weiterhin hier über eure Nachrichten, wie King Jenny gerade geschrieben hat, frohe Weihnachten an ganz Gelsenkirchen, und ich sage noch darüber hinaus auf jeden Fall an alle, die heute Abend zuhören. Ich bin bis Mitternacht für euch da, und in der nächsten Stunde hören wir uns wieder. 1 Live. Weihnachten schenkt euch Liebe. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Mit Lukas Haack um 19 Uhr.